Aufgabe 9c. 1. Am Samstag macht meine Schwester ein großes Fest. 2. Sieben Gäste essen Schokolade und schauen im Fernsehen Fußball. 3. Stefan ist lustig und tanzt mit seiner Cousine Esmeralda. 4. Um 1 schläft ein Gast auf dem Sofa.